Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's keine Musik von kleinen silbernen Scheiben, sondern von großen schwarzen Scheiben, die sich hier mit ca. 33 Umdrehungen pro Minute auf den beiden Plattenspielern drehen werden. Vinylia Eterna ist das Motto für die nächsten knapp 2 Stunden. Es gibt Musik von 9 Langspielplatten und Archivfunde. Am Mikrofon ist Michael Frank. Where to begin, wo oder womit soll man anfangen, heißt der erste Song in dieser Vinyl-Ausgabe der Soundchecks-Reihe im Deutschlandfunk. Where to begin wurde von Annabel Alpers komponiert und gesungen. Im Alphabet des Plattenladens findet sich die LP, von der der Song kommt, allerdings unter B. Bachelorette ist der Projektname, den sich Annabel Alpers für ihre Musik ausgesucht hat. Nach einer ersten EP, anno 2005, erschienen 2008 und 2009 ihre ersten Alben voller Länge. Where to Begin erschien auf dem Longplayer My Electric Family 2009. In dem Song stellt sie unter anderem die Frage: Will this digital obsession ever end? Wird diese digitale Besessenheit jemals enden? Geschildert wird hier zum Beispiel ein Mensch, der sich im Zimmer vergräbt, am Computer Fremde beobachtet und die Menschen um sich herum ignoriert. Annabel Alpers Skepsis gegenüber der potenziell asozialen Wirkung von angeblich oder tatsächlich kommunikationsstiftenden digitalen Attraktionen wie Facebook wird hier in schönste Harmonien getaucht und ist letztlich ohne ihre Laptops gar nicht denkbar. Obwohl auf ihrem zweiten Album vermehrt Gastmusiker zu hören sind, beginnt das Leben ihrer Songs immer auf dem Computer. Ihr Album My Electric Family schafft es gleichzeitig, Freude und Kritik an digitalen Möglichkeiten auszudrücken. Die Musik von My Electric Family schwankt zwischen Folk, 80er Jahre Synthie-Pop und psychedelischen Momenten und ist eine absolute Freude. Annabel Alpers alias Bachelorette tourt gerade durch unsere Lande und auch deshalb gibt's nachher noch mehr von Bachelorette. Bachelorette kommt aus Neuseeland, aus Kanada kommt die nächste Musik. Das war Musik von der inzwischen zum Trio angewachsenen Band Quasi aus Portland, Oregon. Death is not the end heißt der Song, zu finden auf dem neuen Album von Quasi. Es heißt American Gong und erschien Anfang dieses Jahres. Die Person, die in dem Song angesprochen wird, hat sich oft unglücklich gefühlt, viele Tränen geweint. Und ganz am Ende des Songs sagt man dann zu ihr: You spend your time in a long goodbye, only to find death is not the end. Du hast all deine Zeit in einem langen Abschied verbracht und schließlich findest du heraus, dass der Tod nicht das Ende ist. Death is not the end heißt dieser Song von Quasi. Die Band gibt es bereits seit 1993. Die ersten Alben entstanden in Duo-Besetzung mit Sam Coombs und Janet Weiss. Janet Weiss war bis 2006 Schlagzeugerin von Slater Kinney. Sam Coombs war mit Heat Miser und Elliot Smith bekannt geworden. Das Duo-Projekt Quasi lief also oft parallel zu anderen Bandaktivitäten. Die Bassistin Joanna Bolm ist seit 2006 mit dabei. Das neue Quasi-Album ist das erste in dieser Trio-Besetzung. Janet Weiss und Joanna Bolm ihrerseits bilden auch die Rhythmusgruppe von Stephen Marcus' Solo-Projekt mit den Jigs. American Gong heißt das neue Album von Quasi, es erschien in CD- und Vinylform. Und da es heute Nacht um ewiges Vinyl geht, drehte sich gerade natürlich die LP-Version von American Gong auf dem Plattenteller. Auch Quasi ist momentan auf Tournee in Deutschland. Sie spielen zum Beispiel am nächsten Montag, dem 17. Mai, im Kölner Tsunami Club. In den Tagen danach spielt die Band auch noch in Berlin, Offenbach und München. Mehr von Quasi zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde nach den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Ebenfalls zurzeit auf Deutschland-Tournee ist das kanadische Kollektiv Broken Social Scene. Von ihnen gab es vor Quasis Death is not the end den ziemlich himmlischen Song All to All, gesungen von einem der festeren Mitglieder des bis zu 19-köpfigen Ensembles. Lisa Lobsinger heißt die Sängerin. Bei dem Song All to All wirkten neben ihr noch 5 weitere hauptamtliche Social Sceners mit und 4 weitere Musikerinnen und Musiker, die unter anderem Geige und Bassklarinette zum elektronisch grundierten Klangfarbenrausch hinzufügten. Worum es bei All to All geht, kann ich noch nicht sagen. Die Songtexte sind nicht abgedruckt und lassen sich auch noch nicht im Internet auf den einschlägigen Lyrics-Seiten finden. Ich verstehe bloß die Einleitungszeile Call it forgiveness, nenn es Vergebung, und den Satz: Ich bin nicht die Einzige, die versucht, ein neues, faires Land zu erschaffen. Zumindest glaube ich, dass Lisa Lobsinger diese Worte gesungen hat. Das neue Album von Broken Social Scene ist gerade erschienen und heißt Forgiveness Rock Record. Am 19. Mai spielen Broken Social Scene in Köln, am 24. Mai in Berlin und ab Ende Juni gibt es noch weitere Konzerte in München, Frankfurt und Hamburg. Mehr von Broken Social Scene gleich in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr. Hier ist noch ein weiterer Song von Bachelorette, Long Time Gone. See how mehrstimmiger Frauengesang aus den frühen 80er Jahren und aus der Jetztzeit gab es in den letzten 9 Minuten hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Los ging's mit einem Song von Bachelorettes zweitem Album My Electric Family. Long Time Gone heißt der Song. Die Neuseeländerin Annabel Alpers steckt hinter dem Pseudonym Bachelorette und sie hat alle Chorstimmen im Playback-Verfahren selbst gesungen. Ihr Album My Electric Family ist im Mai 2009 erschienen. Die eng geführten Chorstimmen bei Long Time Gone haben mich schon beim ersten Hören an andere himmlische Gesangsharmonien denken lassen, an die von den 3 Roaches-Schwestern. Das waren nach Bachelorette gerade auch die Roaches, Maggie, Terry und Suzzy Roche mit einem Song von ihrem 3. Album Keep On Doing. Wie schon ihr Debüt anno 1979 wurde Keep On Doing von Robert Fripp produziert und der hat zu dem Song gerade auch ein wunderbares Gitarrensolo beigesteuert. Keep On Doing erschien 1982, zu hören war der Song Losing True. take of pancakes in the days of old and clover, the way your mother made them. I'm unashamedly nostalgic, heißt es in diesem Song von Johnny Miller, und der Song über die schamlose Nostalgie trägt dann auch noch den Titel Bring Back the Mary Hopkins Days. Mary Hopkins war bekanntlich eine junge Sängerin, die Ende der 60er Jahre mit Hilfe von Paul McCartney einige Hits hatte. Ihr erster und bekanntester war Those Were the Days, zu Deutsch etwa Das waren noch Zeiten. Im Refrain von Bring Back the Mary Hopkins Days heißt es: Bring die Zeit von Mary Hopkins wieder zurück. Ein Lächeln ist da auf deinem Gesicht. Ich bin schamlos nostalgisch und die führenden Politiker beschreiben die kurzlebige halbe Stunde. Der Komponist des Songs, Johnny Miller, war Keyboarder und Sänger des britischen Quartetts Shopping Trolley. Von Shopping Trolley gibt es nur ein Album. Es heißt so wie die Band und erschien 1989-90 bei Joe Boyds Hannibal-Label. Anfang der 90er Jahre erinnerte sich Boyd daran, dass das Demo von Bring Back the Mary Hopkins Days ausschlaggebend für den Plattenvertrag von Shopping Trolley gewesen sei. Man hätte sich auch später sehr bemüht, eine neue Version des Songs in einem besseren Studio aufzunehmen, aber letztlich hätte keine den Charme der Demo-Version gehabt. Es wurde also genau die Demo-Version auf Platte gepresst. Neben Johnny Miller waren bei Shopping Trolley die Solosängerin Melanie Pappenheim mit dabei, Sarah Homer sang ebenfalls und spielte Holzblasinstrumente und Keyboards, Steve Taylor war der Drummer von Shopping Trolley. Das ganze Album von Shopping Trolley ist eine Freude und man hat auch noch Chancen, die Platte zu finden. Vor Shopping Trolley aus England, anno 89, gab's Broken Social Scene aus Kanada mit dem zweiten Stück ihres neuen Albums, bei dem weibliche Stimmen gefeatured werden, und zwar die von Emily Haynes, Amy Millen und Leslie Feist. Alle drei von Ihnen sind mittlerweile mit eigenen Projekten beschäftigt, aber in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends sangen Sie abwechselnd bei Broken Social Scene, bis die neue Sängerin Liza Lobsinger festes Bandmitglied wurde. Es kommt immer aber vor, dass Emily Haynes, Emmy Millen und Leslie Feist live oder bei Studioaufnahmen mit von der Partie sind. Der Song, der gerade von Broken Social Scene zu hören war, kommt von dem gerade veröffentlichten 5. Longplayer der Band aus Toronto. Die Platte heißt Forgiveness Rock Record. Der Song trägt den Titel Sentimental Axes. Um neue Langspielplatten und Archivfunde geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Alle Musik kommt heute Nacht von Vinyl-LPs. Yeah. Das war zweimal Musik mit Wurzeln in der Türkei. Die erste Nummer mit der elektrischen Saz kam von dem Debütalbum eines Yogalehrers in Südkalifornien. Sumak X heißt er, allerdings nur im bürgerlichen Leben. Wenn er Musik macht, nennt er sich Gonja Sufi. Sein Debütalbum A Sufi and a Killer ist hauptsächlich in Zusammenarbeit mit dem Produzenten The Gaslamp Killer entstanden. Das Album schildert in allen möglichen Stilrichtungen. Neben zwei, drei türkisch angehauchten Tracks gibt es eine Nummer mit Stooges-Anleihen. Gonja Sufis Stimme kann rau klingen, wird gern mit Verzerrern noch rauer gemacht, und dann gibt es aber auch einige Balladen, in denen seine Stimme hoch und zerbrechlich klingt. Auf seine ganz eigene Art und Weise verströmt Gonja Sufi dann eine Melancholie, die mich an die ein oder andere Nummer von Robert Wyatt erinnert. Die Musik, die nach Gonja Sufi zu hören war, kam dann tatsächlich aus der Türkei. Sie erschien erstmals 1976 auf einer LP der Sängerin Selda. Inje Inje Bakaya heißt das Lied. Die Musik von Selda ist vor wenigen Jahren bereits von dem US-amerikanischen Label Finders Keepers wiederentdeckt und zugänglich gemacht worden. Letztes Jahr dann erschien dieses Stück von Selda auf einer rotdurchsichtigen Vinylscheibe zusammen mit lauter anderen Rare Grooves aus der Türkei. Anatolia Rocks heißt die LP. Eine zweite LP mit weiteren Schätzen ist angekündigt. Zusammengestellt wurde das Ganze von DJ Fabio. World Wild heißt das Label, wie in Wilde Welt. Hier ist Musik von einer anderen Rare Groove Scheibe. Olympics 1966 mit Secret Agents. Die erste Soundcheck-Stunde mit Vinylschätzen geht so langsam zu Ende. Zum Ende, kurz vor den Nachrichten hier im Deutschlandfunk, gibt es jetzt noch einen Track von einem lange verschollen geglaubten Album von Q-Tip. Q-Tip war Mitglied von A Tribe Called Quest, und jetzt ist sein Soloalbum erschienen, Kamal the Abstract. Die Platte war schon 1999 konzipiert worden, aber nach einem Wechsel in der Chefetage von Arista Records Anfang des neuen Jahrtausends wurde die Platte erst einmal auf Eis gelegt. Die Mischung aus Soul, Hip-Hop und Jazz ist auch heute noch mehr als hörenswert, deshalb gibt's in der zweiten Hälfte des Vinyl-Soundchecks nach den Nachrichten noch einen weiteren Track von Q-Tip. Aber jetzt zuerst die erste Nummer von dem Album Kamel, The Abstract.